tödlicher Virus, der die ganze Welt verseuchen könnte, ist entwichen. Thank you.

that you've got. Meine Lampen weg, das gibt eine Anzahl hier. Von 24 Stunden verschnupften wir $1,000. Alle meine Freunde stehen vor mir. eben Schokolade? Schokolade? Schokolade? Schokolade? Schokolade? Schokolade? Thank you. Thank you.